Detlef Hartmann ist Rechtsanwalt in Köln und die Anlaufstelle für Menschen, die sich wehren, weil sie die Öffentlichkeit im öffentlichen Raum auf Missstände hinweisen wollen und dabei sich auch nicht angemeldeter Demonstrationen bedienen. Klaus von Wrochem beispielsweise trat überall in der Kölner Innenstadt auf und sang zur Geige derbe politische Lieder. Walter Herrmann baute vor dem Kölner Dom über Jahre seine Klagemauer auf. Ebenso wie der Geiger hatte Herrmann immer wieder Ärger mit Ordnungsamt und Polizei. Was Detlef Hartmann auf den Plan rief, den Anwalt, der selbst Aktivist, Demonstranten gegen die Obrigkeit in Schutz nahm und ihr rechtliche Grenzen bzw. gar Verstöße nachwies. Ich kam also nach Köln und dann stand ich karnevalsunkundig völlig in einer Straßenbahn. Ne? Ich sah aus wie der Mann von Mannesmann und kam mitten in einen Karneval rein. Und dann sagte da jemand irgendwie, oh Lurens, dat da, guckte mich an und so weiter. Und dann war innerhalb von der halben Straßenbahnfahrt total klar, es werden Kostüme prämiert, ja. Und ein Riesenspaß. Ne? Und wer gewann natürlich den ersten Preis? Ich hatte 3 Stationen zu fahren oder 4. Ich gewann den ersten Preis. Und dann dachte ich, Leute, die so feiern, ja, die können nicht ganz schlecht sein. Meine Mutter ist Kölnerin, ist in der Eichendorffstraße groß geworden, ist aber damals also auch schon vor vielen Sachen geflohen. Hat meinen Vater dann in Irland kennengelernt. Mein Vater ist protestantischer Norddeutscher, ist also Sprachwissenschaftler gewesen und hat sich dann auf verschiedenen Universitäten rumgetrieben. Und ich bin praktisch ein Produkt des Nationalsozialismus, nämlich der 50er Jahre. Mein Mathelehrer sagte, die Waffen-SS war ein ganz ehrlicher, also guter, moralischer, ethisch einwandfreier Verein. Mein Geschichtslehrer sagte, es muss bald zu einer 4. polnischen Teilung kommen. Das sagt er, propagiert er öffentlich bei uns im Unterricht. Ne? Und die übrigen Lehrer waren so ähnlich. In meiner Klasse war natürlich auch, ich bin auf eines der beiden großen Grammar Schools gegangen, nämlich dem Christianeum in den Elbvororten. Da war also ein Mitschüler, dessen Vater war Direktor der Margarineunion, der gehörte zum Reichsbankdirektorium unter Hitler, Karl Blessing. Der ist auch in der NSDAP gewesen und gleichzeitig Mitglied des Freundeskreises der SS. Und ist dann hinterher deutscher Notenbankchef geworden. Und Karl Herbert hat dann natürlich auch vieles von dem, was also da übergekommen ist, in den Klassenverband reingetragen. Da waren noch mehrere solche Vögel drin. Und das war sozusagen meine Entourage. Das waren die richtig bleiernen 50er Jahre. Und das Einzige, was also für mich ein bisschen Anhaltspunkt war, war mein schwuler Kunstlehrer, der zum Widerstand gehörte. Er war die Liaison-Person zwischen Leuten wie Adam von Trott zu Solz, also sozusagen den, sagen wir mal eher den 20. Juni Weihnachtsmännern unter den nationalen Treuen, also Widerstand, und den Edelweißpiraten. Ich wusste über die subversive Tätigkeit der Edelweißpiraten schon aus den Erzählungen meines Kunstlehrers. Wie gesagt, der war schwul, verachtet von allen, und da ich also ein absolut unschuldiges Knäblein war, das von all diesen Sachen nichts wusste, so machten sie die Kinder in den 50er Jahren, habe ich davon natürlich nichts mitgekriegt. Bloß meine Klassenkameraden amüsierten sich über mich, weil ich also den so toll fand. Aber das war sozusagen mein Hintergrund. Also ich bin zum Jurastudium gekommen dadurch, dass ich Sachen eliminiert habe, die mir Spaß gemacht haben, weil ich dachte, das tust du dir nicht an, das studierst du nicht und landest dann möglicherweise an der Universität. Das Schlimmste von allem, weil mein Vater ist Universitätsprofessor gewesen und ich kenne dieses Gesocks von seinen Kollegen. Also das ist ein geistig erstickendes Klima, war es damals, ist es heute, inzwischen fängt es auch wieder an zu sein. Und dann habe ich gesagt, das tust du dir auch nicht an, Junge. Und dann war dann so, okay, mit Jura kannst du immer noch was anfangen. Und dann waren die ersten Klausuren gut und da habe ich gesagt, okay, den Rest studierst du nicht mehr, sondern machst Musik. Dann habe ich das ganze Studium über Musik gemacht. Okay, Leben ist etwas anderes. Musik ist auch etwas anderes, aber es ist Sabotage. An diesen lebst du, begehst du Sabotage an diesen ganzen Sachen, die dir aufgeherrscht werden und in denen du, in diesem Maschinenleben, in dem du leben musst. Über Jahre weg arbeiten Leute am Fließband in solchen Situationen, kriegen Magengeschwüre, kriegen die Managerkrankheit, kriegen Herzinfarkte und so weiter, weil also sich nicht selbst verwirklichen können, das ist eine der schlimmsten Einschränkungen und terroristischen Einschränkungen, die es gibt. So, und dagegen hilft natürlich nur Revolution, soziale Revolution, Leben als Sabotage. So, das ist der Punkt. So, und das ist praktisch im Grunde genommen die Springfeder meiner politischen, philosophischen und musikalischen Existenz. Angefangen hat das fängt bei jedem so an, mit deinem persönlichen Freiheitsbedürfnis. Wo war ich 60 nach dem Abi? jeden Abend. Ich war im Starclub und im Top Ten. Da kamen hin Chubby Checkers, die Rolling Stones. Nee, Rolling Stones waren da noch nicht da, die kamen später. Die Beatles, und zwar in der alten Besetzung noch. Und dann gab es die Liver Girls. Das war eine Girls-Band aus Liverpools, die absolut sensationelle Musik machten. Ne? Und ich bin da immer hingezogen. Ne? Ich habe das aufgesaugt, habe da zum ersten Mal gemerkt, Leute, ne, die Welt fängt an, sich zu bewegen. Das war ein Stadium. Und dann, 60er Jahre, war dann viel Musik machen und viel also in der Gegend rumtoben. Und dann habe ich gesagt, okay, ehe du hier in der Bundesrepublik noch was wirst, nimm erstmal eine Auszeit, und habe dann ein Stipendium in den USA genommen. Bin da 2 Jahre gewesen und bin dann da in die 68er Geschichten reingekommen. Und da fängt mein Leben an. Dann bin ich dahin, und das war erstmal super. Ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich muss sagen, die Hälfte meiner Freunde, die ich da hatte, oder ja, 3/4, waren Juden. Und zwar Leute, die also vor den Nazis geflüchtet waren, wie zum Beispiel Buxbaum, einem von den sehr wichtigen also internationalen Privatrechtlern, oder Riesenfeld und Ehrenzweig. Und das griff einem manchmal ans Herz. Ehrenzweig sagte dann immer, die waren ja kaum aus Europa weg. Die waren 20 Jahre da und sie waren kaum aus Europa weg, manche. Ehrenzweig war so ein sehr guter Übersetzer von Wildgans, einem hervorragenden österreichischen Dichter. Wenn wir dann zusammensaßen und die Amis waren raus, die Amerikaner, sagt er, so Leute, jetzt sind wir unter uns, jetzt können wir Deutsch sprechen. Da krampft sich einem das Herz zusammen. Da ist der Mann, den wir vertrieben haben sozusagen, ne, und sagt, jetzt können wir, ja, so ist das damals gewesen. Ne? Und da habe ich dann also auch allerhand mitgekriegt in den Kämpfen der Leute aus Oakland, die also auf den amerikanischen Schiffen waren, die nach Vietnam fuhren und so weiter. Dann diese ganzen Draftcard-Burnings und so weiter. Da habe ich Sachen mitgekriegt. Das brachte ich dann alles mit nach Deutschland, und dann ging es in die 70er Jahre rein. Das leitete natürlich auch gleichzeitig über in diese ganzen Sachen, die im People's Park eine Rolle gespielt haben. Verband sich mit der Straße, Straßenmusik, Straßentheater, verband sich also mit allen möglichen Sorten von subversiven kulturellen Aktivitäten und natürlich Züge blockieren, Draftcard, das heißt also hier Einberufungsbefehle verbrennen und so weiter. Ne? Und unser Lehrer, also Buxbaum, der war sich nicht zu schade, auf den Urlaub zu verzichten und Verteidigung vorzubereiten und sich dafür also in die Bresche zu werfen. Und da gab es unglaublich viel, ich kann es gar nicht mehr aufzählen. Und das Ganze vermischte sich natürlich mit diesem Aufbruch, den ich später in Deutschland wieder mitgekriegt habe, mit Janis Joplin, Country Joe and the Fish und Cream und Iron Butterfly. Das heißt also, all die Leute, die im Avalon, das war dieser Tanzschuppen, aufgetreten sind, Janis Joplin auch, ich hab die heute noch im Ohr, im Avalon, wo du nur überleben konntest, wenn du standst, und du konntest dich nicht auf den Boden setzen, weil da unten die Haschschwaden waren so stark, dass du dann schon irgendwie Schwierigkeiten gekriegt hättest. Also das war alles ein Ganzes, eine Selbstentfesselung auch einer Generation und gleichzeitig von Kämpfen, also der Schwarzen aus den Ghettos, aus Oakland, den armen Vierteln, die also dann natürlich wie Black Panther dann hier in Deutschland waren, ja, als ich zurückkam, bin ich ja hier auch gleich in Verhältnisse reingekommen, da hat es schon die Studentenrevolten liefen, und früher gab es den Republikanischen Club, die Studentenrevolten und so weiter und so weiter. Also es waren Sachen schon angeleiert. Ja. Und da bin ich dann auch gleich, also habe ich Schluss gemacht mit der Vorstellung, ich würde mal an die Uni gehen, weil irgendwie ein Freund hatte mir gesagt, komm mal mit, da können wir also irgendwie Karriere machen, irgendwie Assi-Posten und so weiter mit diesem amerikanischen Diplom in der Tasche, also Masters in der Tasche. Und dann habe ich ein paar Tage gegrübelt und dann habe ich gesagt, das tust du dir nicht an, Junge. Und dann ging das alles los, nämlich diese Form von, wir machen nicht mit in dieser fordistischen, maschinenartigen, postnarzisstischen oder fast noch narzisstischen Gesellschaft. Wir wollen das nicht. Rebellion im Elternhaus. Man ging nicht mehr nach Hause. Man ging einfach nicht mehr zu den Leuten hin. Wir waren die Krise. Und zwar von linken Studenten bis zu den Arbeitern, die sagten, mehr Lohn auf den Tisch, sonst gehen wir nicht mehr ans Band. Und dann kamen dann die hohen Lohnabschlüsse in der Metallindustrie und so weiter und so weiter. Aber wir waren die Krise an allen Orten, überall. Und wir hatten auch nicht viel Geld. Als linker Anwalt verdientest du damals nüschte. Wir haben unser Geld verdient durch Nebenamtlertätigkeit an der Fachhochschule. Ne? Aber wir brauchten auch nicht viel. Wir brauchten absolut nicht viel Geld, also das Leben war schon also Verköstigung genug und war richtig toll. Und dann haben wir also das besetzt und mit dem SSK noch viele andere Besetzungen auch gemacht. Als Marienstraßer zogen schnell Leute ein, mit denen man zusammen weitermachen konnte, nämlich gegen Sanierung, gegen die Wohnungsnot der Leute, gegen Rausschmiss von den Leuten, gegen Vertreibung sozusagen der minderwertigen Menschen, was ja heute auch wieder Thema ist, und dann natürlich also gegen die rheinische Psychiatrie. Das war ein Komplex und unser Büro mittendrin. Das abenteuerlichste Büro, was es in Köln oder ich glaube in der BRD jemals gegeben hat, weil also wir hatten eine Badewanne und das war die einzig funktionierende und da kamen immer Leute vom SSK, wenn sie ein Bad nehmen wollten. So war es. Passte mir ungeheuer gut, weil ein in die Bewegung integriertes Büro war also wirklich absolut super. Kannst du heute nicht mehr machen, aber war ein wunderbarer Anfang und alle, die sich an damals zurückerinnern, sehnen sich eigentlich nach dieser Zeit zurück. So. Das war diese Geschichte. Und um es rund zu machen, das Wichtigste bei uns, der Kampf gegen die rheinische Psychiatrie, weil das war das letzte ganz große Relikt des Nationalsozialismus im deutschen Gesundheitswesen. Da waren noch Leute drin, unangepasste Gemeinschaftsfremde, die als solche im Nationalsozialismus ermordet worden wären. Hier wurden sie nur weggesperrt. Einer von unseren Freunden, der später dann auch in der Marienstraße gelebt hat, Jupp, das war also einfach ein praktischer Eierdieb, kleine Straftaten und nach den Kriterien, die diese Ärzte früher mal gelernt hatten, haben sie ihn dann da auch weggesperrt und das war eine riesige Auseinandersetzung, in der also das Beschwerdezentrum des SSK eine ganz große Rolle gespielt hat und in der all die Tugenden, die der SSK früher immer gehabt hat, wirklich voll zur Blüte und zur Entfaltung gelangt sind. Die bürgerlichen Grenzen, die brachen zwischen den Leuten zusammen. Das war ein riesen Lernprozess, aber auch ein Prozess, sich aus den alten Formen herauszubewegen. Und ich glaube, die 68er, jetzt im Zusammenhang von Krise und Selbstbefreiung, Befreiung, ist überhaupt noch gar nicht mal richtig begriffen und thematisiert. Das Kapital hat daraus gelernt, oder sagen wir mal, die Leute, die also Kapitalismus organisieren und inszenieren, das sind ja jetzt inzwischen ganz neue Leute, das sind neue Technokratien, neue Arbeitsorganisationen, die alle mit neuen Vorstellungen von Selbstunterwerfung, Selbstoptimierung und so weiter operieren. Aber die haben daraus gelernt, diesen Prozess an Selbstbefreiung, an Schluss machen mit dem alten Kram, den kriegen wir nicht eingedämmt. Den kriegen wir nicht geregelt, aber warum knüpfen wir nicht daran an? Wenn die Leute sich schon selbst verwirklichen sollen, sollen sie sich doch in der Arbeit selbst verwirklichen. Und dieser Strang, der ist am deutlichsten in den USA, dass also die Leute, die die neuen Informationstechnologien vorangebracht haben, die sozusagen am Beginn der Entwicklung waren, das waren sozusagen subversive Gruppen, die die alten Arbeitsorganisationen, die alten Managementformen im Betrieb nicht mehr leiden konnten und sagten, wir machen was Neues auf. Gates gehörte da gar nicht mehr zu, sondern da waren ganz andere Leute und die haben sozusagen sich erstmal selbst emanzipiert und wie es in der Geschichte immer oder häufig so ist, diese Leute, aus denen wird dann das Rückgrat für eine neue Ära der Ausbeutung gemacht. Eine von diesen Teilen, die sich dann daraus bewegt haben, das waren die sogenannte Alternativbewegung, aus denen dann die Grünen hervorgegangen sind. Joschka Fischer kenne ich ja noch aus Frankfurt, der gehörte mit zum Rand einer Gruppierung, die uns nahe war, nämlich dem RK, Revolutionärer Kampf, ja. Und das waren alles Ehrgeizlinge, die wussten, er, Dani, Günther Roth, kennt keiner heute mehr, aber der war also arbeitete damals auch bei Ford und Carlo Jäger und wie sie alle hießen und vor allen Dingen also Thomas Schmidt, der dann hinterher ein Ultrarechter im Journalismus geworden ist, das waren alles Leute, die wussten, da bricht was aus, da bewegt sich was, da gibt es neue Chancen und neue Möglichkeiten und dann haben sie über die Gewaltfrage angefangen, sich selbst zu stilisieren als Ausweg für diese Gesellschaft in eine neue Ära. Wie es in Deutschland immer so ist, wie es auch mit der Linkspartei so ist, die kriegen erstmal eins auf die Rübe, werden vom System geschuriegelt, werden in den Parlamenten unter Wert behandelt und so weiter, müssen langsam lernen, ihre Chancen realistischer einschätzen, werden dann zum Rückgrat einer völlig neuen Gesellschaft, neuer Kriege, neuer Formen von Herrschaftsmöglichkeiten und da sind sie jetzt angekommen. Ja, ich habe in der Kölner Justiz verschiedene Stränge kennengelernt, gute und schlechte Stränge. Ich habe die Stränge kennengelernt, also dass die eiserne Maske direkt unterhalb dieses dünnen Firnis des kölschen Wohlwollens lag. Aber ich habe auch, und das ist etwas, was man woanders auch in dieser Form nicht kennengelernt hat, den zweiten Strang kennengelernt, nämlich also den, der aus dem kölschen subversiven sozialrevolutionären Katholizismus herkam. So, das ist das Gute zu Köln. Das Schlechte zu Köln, auch der Kölner Justiz, ist eine Härte, die umso härter wirkt, als sie sich weich zu geben scheint und konziliant zu geben scheint, die knallhart ist. Und ich will da jetzt nicht in Einzelheiten ausufern, aber das ist sozusagen die andere Seite und die korrespondiert haarscharf mit dem Karneval von unten und dem regierungsamtlichen Karneval. Die korrespondiert haarscharf mit bestimmten Anteilen in der Kirche und dem Dom. Darf ich was dazu von der philosophischen Ecke erzählen? Weil mich das auch sehr interessiert. Die korrespondiert haarscharf mit dem, was es früher hier an Minoriten-Franziskanern gegeben hat und auf der anderen Seite sozusagen den Religionsfürsten und Herren. Und das sind die zwei Gesichter von Köln. Und das eine Gesicht scheint immer tot zu sein, aber es kommt immer wieder hoch. Aber für mich ist das deutlich geworden, jetzt komme ich zu einem Prozess. Das ist die Klagemauer, die Auseinandersetzung um die Klagemauer. Die Klagemauer, ich will jetzt nicht über den jetzigen Zustand der Klagemauer reden, sondern damals war der Hort und der Schutzbereich der Bettlerinnen und Bettler, der Armen in Köln, der Obdachlosen, die nichts hatten und die um die Kirche, um den Dom herum lebten. Und der Prozess war, der Zivilprozess, mit dem man damals die Klagemauer und Walter Herrmann rausschmeißen wollte, der war außerordentlich witzig und lustig und von einer unglaublichen philosophischen, historischen und politischen Tiefe. Weil nämlich die Kirche hat gesagt, okay, wir sind das Domkapitel, wir sind sozusagen vertreten den Dom oder vertreten also jetzt hier die Kirche, was den Dom anlangt. So und so viele Meter vor dem Dom gehören zu uns, raus. Das war sozusagen die offizielle Kirche, für die jetzt auch noch solche Leute wie Meißner stehen. Raus. Ja? Wir sagten, entschuldigt bitte, ihr seid nicht die Kirche. Diese Kirche ist eine Stiftung an die Heiligen Drei Könige, die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Und wenn man Religion weiß, wie lebendig Liebe weiß man, wie lebendig Gebeine sein können, sind die Eigentümer des Doms. Das ist nicht zum Lachen. Das war so. Es ist so, dass also dieser Dom sozusagen, da gibt einen Stiftungsvertrag und so weiter, gehört den Heiligen Drei Königen. So, da haben wir gesagt, da wir bei denen im Mittelalter sind, und dieses alles im Mittelalter eingerichtet worden ist, natürlich auch aus Tourismusgründen damals, weil dadurch Köln ungeheuer aufgewertet wurde in der katholischen Welt. Aber trotzdem, ne, dadurch kam Mittelalter in die Geschichte rein. Und jeder, der sich also im Mittelalter auskennt, weiß, um die Kirchen herum gab es Freiräume für die Armen, die dort sein durften. Ja, die durften sich dort aufhalten und waren geschützt, weil das gehörte damals noch, kann man sagen, zur moralischen Ökonomie der Kirchen dazu. Also sagten wir, das ist eine mittelalterliche Geschichte, den Heiligen Drei Königen geht das und so wie ich die Heiligen Drei Könige und die Kirchengeschichte kenne, ist das so, dass die Armen dort ein Aufenthaltsrecht haben. Wir wussten natürlich ganz genau, die Nasen, die schlucken nichts davon, die werden irgendeinen Weg finden, uns ihn da rauszutreiben. Haben sie auch, aber die Klagemauer hat damals, und ich habe viele Prozesse auch für die gemacht und Strafprozesse und was auch immer, die Bettler, die haben viel Segen gehabt eine Zeit lang, weil also von da aus konnten zum Beispiel Obdachlose in den kalten Wintern in den Bahnhof rein. Und ich erinnere mich noch, da kommt die Musik rein, das Streichquartett mit Klaus, dem Geiger, mir, Christel und noch einem Cellisten. Wir haben zum Beispiel die da rein begleitet und damit sie ordentlich schlafen konnten, die kleine Nachtmusik von Mozart gespielt. Ne? Und zu manchen Zeiten war es tatsächlich so, da war das Personal noch nicht so verbiestert wie heute. Ne? Da kam dann oben, wo die Züge kamen, ein Schriftbild: Wir begrüßen das Streichquartett und die Obdachlosen im Hauptbahnhof. Und eine von den witzigen Sachen, die hat damit auch was zu tun, weil Klaus auch immer in der Gegend rumschwirrte, war zum Beispiel Heinrich Pachel und Richard Rogler. Ne? Mit denen haben wir zu Hause zusammengesessen und mit einem Turmband, weil wir uns witzige Einfälle kamen, Rezepte gegen Richter und so weiter. Und das wurde dann auf der Schildergasse aufgeführt, im Rahmen natürlich von witzigen Sketches gegen also Stadtsanierung und gegen also diese ganzen Geschichten und so weiter. Das war eine Geschichte. Und eine andere Geschichte war, wenn ein Prozess war, ja, sagen wir mal irgendein, wo es um Roma ging, also die angeklagt waren und so weiter, dann war das so, dass wir dann auch immer im Foyer also Geschichten gemacht haben. Ne? Dann habe ich mit Klaus zusammen Mozart-Duos gespielt, die sehr anspruchsvoll sind. Und dann kam ein Mann, den kannte ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich mich in diesen Ebenen gar nicht rumgetrieben habe, und sagte, ich bin der Präsident des Landgerichts, bitte verlassen Sie oder hören Sie damit auf, verlassen Sie das nicht. Ich dachte, ne, machen wir nicht. Und dann haben wir weitergespielt. Und der stand dann da und war wohl auch nicht von seiner Mentalität her so, dass er dann irgendwie gleich handgreiflich geworden wäre. Wir haben unser Kram zu Ende gespielt. Und dann habe ich eine Beschuldigung der Rechtsanwaltskammer gekriegt. Ne? Ich sollte mich doch zu diesem Vorwurf äußern. Ich hätte da also in ungebührlicher Art und Weise also das Hausrecht des Präsidenten missachtet. Oh, habe ich gesagt. Gerne. Es ging dabei um einen Prozess über Roma. Das gibt mir Anlass und in diesem Prozess kann es auch darum gehen, dass wir mal näher die Tätigkeit der kölnischen Rechtsanwaltschaft im Dritten Reich und vor allen Dingen in der Auseinandersetzung und im Zusammenhang mit Roma und mit Juden und so weiter mal durchleuchten. Meint ihr, ich habe noch irgendetwas von dieser Anzeige gehört? Nichts mehr. So, weil es natürlich klar war, auch die Kölner Justiz, auch die Anwaltschaft, brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden, das war einfach so. Ein anderes Verfahren, eine Spätzünder sozusagen in Frankfurt jetzt gegen eine 80-jährige Frau, der unter Berufung auf einen ohnehin schon zweifelhaften Kronzeugen, also der Vorwurf gemacht wurde, an dem OPEC-Überfall teilgenommen zu haben. Und da haben wir in dieser Hinsicht einen Freispruch gekriegt, in der anderen Hinsicht nicht. Es war ein anderthalb Jahre dauerndes Verfahren. Und das bringt mich jetzt zu einem Punkt, den ich vielleicht als letztes noch berühren darf. Das ist etwas, was also unmittelbar auch etwas zu tun hat mit meinen Erfahrungen, auch historischen Erfahrungen aus NS-Prozessen. Man kommt ja nur sozusagen entweder als Verteidiger, das kann man nicht, würde einem die Hand verdorren, wenn man das machen wollte, sondern als Nebenkläger, Vertreter. Und der erste, den ich mitgemacht habe, der war für mich hochemotional, aus verschiedenen Gründen. Das war der Prozess gegen Lischka, Heinrichsohn und Hagen hier in Köln. Ich wollte nämlich nachweisen und habe meinen entsprechenden Beweisantrag gestellt, nachzuweisen, dass Lischka nach 1945 noch in Kölner Polizeidiensten tätig gewesen ist, bis 1954 oder sowas, um die Kontinuität also deutlich zu machen. Und da wollte mir dieser Vorsitzendenrichter das Wort verbieten. Es gibt eine Anzeige bei der Kammer, Sie können sicher sein. Ich redete unbeirrt weiter und sagte, dass, was mir wichtig war, die Kontinuität des Nationalsozialismus hier in Köln deutlich zu machen, am Beispiel, also an der Person von Lischka. Nur im Kampf lernst du was. Und Justiz ist Kampf und das gehört mit zur Justizphilosophie dazu. Also der Kampf ums Recht, eine von den Formeln, also der Philosophie des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ist in der Tat ein Kampf. Du bist ständig in der Auseinandersetzung begriffen und du musst kämpfen und du musst mit Haken und Ösen kämpfen. Also es ist Kampf, von der die Strafprozessordnung eine gute Interpretation sagt, dadurch bewegt sich das Recht auch weiter. Ein Linker in schwarzer Robe. Der Rechtsanwalt und Aktivist Detlef Hartmann, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Joachim Lubich und Hans Detlef von Kirchbach. Nächsten Sonntag an dieser Stelle einer, den Detlef Hartmann vertreten hat. Klaus der Geiger mit bürgerlichem Namen Klaus von Wrochem, der von sich sagt, ich habe mir nichts gefallen lassen. Heute in einer Woche um 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.